Bundesinteresse. Unser Parteigenosse und alter nationalsozialistischer Mitkämpfer, Hirl. Es ist der fanatischen Verbissenheit und der unentwegten Vertretung der Forderung nach der Einführung mit wesentlich zuzuschreiben, wenn ihr heute hier steht. Und ihr sollt jeder Einzelne auf seinem Platz aus dem ersehen, was Fähigkeit zu schaffen vermag. Ihr sollt selbst euch dies zum Vorbild nehmen. Dann werdet ihr genau so tapfere und genauso treue Söhne unseres Volkes sein. In wenigen Tagen zieht ihr von hier wieder hinaus in eure Lager. Die blanken Spaten, die werden dann wieder an der deutschen Erde schaffen. Allein die Erinnerung an diesen Tag, die werdet ihr nicht verlieren, sondern mit euch nehmen. Und die Nation wird genauso die Erinnerung an diese Tage weiter pflegen. Und ein Jahr später werden wieder 50.000 Mann als Abgeordnete und Zeugen dieser Schar deutscher Arbeitsmänner hier stehen. Und es wird sich dies Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt und es soll sich in Jahrhunderte hinein verlängern, bis endlich aus all unseren gemeinsamen Anstrengungen, bis endlich aus unserer unentwegten und unerbrochenen Erziehung des deutschen Volkes wirklich eine wahrhaftige Volksgemeinschaft geworden sein wird. Unzerreißbar und unzertrennbar. Ein Block. Ein Block, so wie ihr jetzt hier steht. Meine Männer, und dann wird man einst nicht mehr verstehen können, dass es in der Vergangenheit anders war. Wir aber, wir wollen stolz sein, dass wir die ersten Bannerträger und Vorkämpfer dieser neuen Ideen sind. Und ihr könnt stolz sein, dass ihr der erste Jahrgang seid der neuen deutschen Reichsarbeitsdienstpflicht. Das ist euer Stolz und uns allen eine große Freude und eine große Zuversicht. Heil Arbeitsmänner! Heil Deutschland! Heil Deutschland!